Denkweise. Und da ist der Prozess für manche schwieriger, für manche leichter. Für mich war er ganz, ganz, ganz, ganz schwierig. Ich bin in der Pfingstgemeinde aufgewachsen, von frühester Kindheit an, habe mit 7 Jahren mein Leben Jesus übergeben und habe auch eben viele Dinge nicht verstanden, weil wir einfach sie damals nicht verstanden haben. Es war viel Vermischung drin von Alten Bund und Neuen Bund, obwohl eine große und tiefe Liebe für Jesus war. Aber ich kann mich erinnern, als der Herr begonnen hat, in mir diesen Prozess zu beginnen, da war ein Punkt, da habe ich einmal zum Herrn gesagt, Herr, ich schaffe das nicht, das schaffe ich innerlich nicht. Da gehe ich zugrunde daran. Ich hatte das Gefühl, dass das so schmerzhaft und so schwierig ist, diesen Prozess, den neuen Bund ganz zu ergreifen. Ich hatte das Gefühl, dass, ja, wenn ich das wirklich so glaube und ergreife, dann muss ich mir jetzt eingestehen, dass so viele Dinge, die ich ergriffen habe, gelernt habe, in der Vergangenheit auch geglaubt habe, die sind jetzt falsch. Und da war dieser innerliche Kampf in mir drinnen sehr, sehr schwierig. Und ich bin durch diesen Kampf durchgegangen. Und ich kann mich erinnern, ich habe dann ein Gebet gesprochen. Das war für mich persönlich so ein Schlüsselgebet. Ich habe gesagt, Herr, es scheint, als ob ich das innerlich nicht ergreifen kann, was das verbrachte Werk des Kreuzes mir bereits gemacht hat. Aber auch wenn es mich umbringt, will ich es haben. Das ist jetzt ein absurdes Gebet, vielleicht möchtest du dir denken. Aber es war so mein Herzensschrei. Ich will lieber, dass ich das ergreife, was du für mich hast, als dass ich so weiterlebe. Und der Herr hat in seiner Güte, in seiner Gnade begonnen, die Dinge in mir drin umzuwenden. Ich kann dir nur sagen, bleib dran, lass nicht aus. Und ein ganz wichtiger Schlüssel ist, ohne den Heiligen Geist kann den neuen Bund niemand verstehen. Niemand. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ich habe noch viele Dinge zu euch zu sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen. Aber wenn er, der Geist der Wahrheit kommen wird. Freunde, ich habe gelernt, mein allerbester Freund ist der Heilige Geist. Ich habe gelernt, ich kann mich erinnern, ich habe gesagt, Heiliger Geist, ich will, dass du mein allerbester Freund bist. Da sagte er zu mir, Reinhard, ich bin doch schon dein allerbester Freund, aber ich will auch, dass du mein allerbester Freund bist. Er sehnt sich so sehr nach uns, diese Dinge uns zu lehren. Und wir müssen einfach in unserem Herzen die Entscheidungen zu treffen und sagen, Heiliger Geist, lehr mich. Lehr mich, was du mich lehren willst. Vielleicht ermutigt dich das, meine liebe Schwester Christiane, wenn ich dir das sage. Selbst der Apostel Petrus, der die erste Predigt gepredigt hat, wo sich 3000 Leute bekehrt haben, der Mann, dessen Schatten die Leute geheilt hat, der Mann, der gewaltig von Gott gebraucht wurde, selbst dieser Mann brauchte eine Zeit, bis er den neuen Bund ergriff. Wie wissen wir das? Im Galaterbrief schreibt uns der Apostel Paulus, dass er öffentlich widerstanden ist, weil er auf der einen Seite den neuen Bund verstanden hat, auf der anderen Seite ihn noch nicht so leben konnte. Er war in dieser heuchlerischen Spannung drinnen. Aber noch etwas ganz Starkes, was mich so berührt hat, war das Apostelgeschichte 10 Erlebnis. Da ist dieser gewaltige Apostel Petrus, der ist da oben am Dach und er betet. Und als er betet, kommt dieses Leintuch herunter, kennt bestimmt alle diese Geschichte, und in dem Leintuch sind allerlei unreine Tiere. Und dreimal sagt eine Stimme vom Himmel. Der Mann fällt in eine Trance hinein und dreimal sagt Gott zu ihm mit einer klaren Stimme, Petrus, steh auf, schlachte und iss. Und dreimal widersprach Petrus Gott. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist. Petrus widersprach Gott dreimal. Dreimal. Warum? Weil in seinem Kopf war es noch etwas drinnen und das war kein klares Verständnis vom neuen Bund. Petrus glaubte immer noch, dass das Volk Israel, die waren anders als die Heiden. Die kamen nicht zusammen in diesem neuen Bund. Er konnte nicht ergreifen, dass die Heiden genauso Teilhaber dieses Bundes sind, den Gott mit uns gemacht hat. Wir sind hier die Heiden. Ihr, die ich euch vor mir sitzen sehe, und ich. Und Petrus, er hat das nicht ergreifen können. Und ich finde das so schön, wie gütig der Herr ist. Das einzige Mal, soweit ich das weiß, wo in der Bibel sehen wir, dass Gott etwas anders macht, eine Ausnahme. Das normale Leben ist immer so, tut Buße, glaubet, lasst euch taufen und ihr werdet empfangen den Heiligen Geist. Das einzige Mal, wo ich in der Bibel sehe, wo der Heilige Geist auf Leute gefallen ist, bevor es ein klares Bekehrungserlebnis in der Taufe gab, war genau da in Apostelgeschichte 10. Während Petrus noch predigte, fiel der Heilige Geist auf sie und sie sprachen in neuen Zungen und sie prophezeiten und sie weissagten. Warum hat Gott das getan? Ich denke, Gott hat das getan, um dem Petrus zu zeigen, lieber Petrus, der neue Bund ist für alle da. Und dann sehen wir auch in Apostelgeschichte 15, wie Petrus das verteidigt hat. Petrus hat das vor dem Konzil in Jerusalem verteidigt, indem er gesagt hat, wenn der Herr ihnen den Heiligen Geist gibt, wer sind wir, die wir ihnen das verwehren können? Und wir sehen, dass in Petrus war auch dieser schwierige Prozess, den er durchmachen musste, zu verstehen, es gibt einen Bund, in dem alle eingeschlossen sind. Jesus geht nicht mehr mit Gott. Gott geht nicht mehr mit mir darum, wie soll ich das ausdrücken? In Gottes Umgang mit mir, da geht es nicht mehr darum, was ich für ihn leisten kann, sondern was Christus für mich geleistet hat. Und auf Basis des vollbrachten Werkes des Kreuzes sieht mich Gott in Christus. Und darum, meine liebe Christiane, mach dir keinen Stress, mach dir keinen Druck, streck dich in deinem Herzen aus und sag, Jesus, ich will das vollbrachte Werk ergreifen. Heiliger Geist, hilf mir, es zu ergreifen. Und er wird dir durch diesen Prozess hindurchhelfen. Eine Frage noch und dann machen wir weiter. Shalom, Reinhard. Von der Brigitte. Wir hören seit kurzem deine Predigten und Online-Seminare, die uns in unserem Glaubensleben unsere Herzen geöffnet haben, mehr zu verstehen. Danke dafür. Wir hätten jedoch eine Bitte. Du sprichst sehr offen und die Bibelstellen. Okay, das haben wir gestern schon gemacht. Muss ich jetzt abkreuzen. Wir werden die Bibelstellen versuchen, etwas langsamer zu reden. Sorry, liebe Brigitte. Dann werden wir noch eine andere Frage nehmen. Wir stimmen damit überein, denn unsere Sünden stehen. Das ist von Peggy und Christian. Wir stimmen damit überein, dass unsere Sünden schon vor 2000 Jahren vergeben wurden und dass wir nicht um Vergebung betteln müssen. Aber das Bekenntnis unserer Sünden und die dankbare Annahme der Vergebung ist schon wichtig. Oder? Natürlich. Also ich sehe das auch so. Ich sehe, dass ich Gott nicht um die Vergebung meiner Sünde betteln muss, weil meine Sünden durch Christus vergeben worden sind. Zum Glück, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Alle meine Sünden sind unter dem Blut und sind vergeben. Aber ich sehe auch so, dass das Bekennen der Sünden schon einen wichtigen Wert hat. Warum? Manche Leute, ich habe vor kurzem gehört, dass jemand gesagt hat, wir brauchen, wenn wir unter der Gnade leben, unsere Sünden nicht mehr bekennen, weil es ist alles schon unter dem Blut und alles schon vergeben. Ich persönlich sehe das nicht so. Der Apostel Johannes lehrt uns schon, dass wir unsere Sünden bekennen sollen. Wenn wir den Johannesbrief durchlesen, dann sehen wir etwas ganz Interessantes. Der Johannesbrief sagt uns Folgendes. Er spricht von der Gewissheit, er spricht vom reinen Gewissen und er spricht davon, mit Zuversicht vor Gott hintreten zu können. Sind meine Sünden vergeben? Ja. Hat Gott alle meine Sünden vergeben? Ja. Warum soll ich dann noch meine Sünden vor Gott bekennen? Ich sehe das so. Gott braucht das Bekenntnis meiner Sünden nicht, aber ich brauche es. Ich brauche es. Denn wenn der Feind versucht, mich anzuklagen, wenn der Feind versucht, mit Verdammnis zu kommen, wenn der Feind versucht, zu sagen, schau, was du da gemacht hast, dann kann ich sagen, das ist bereinigt. Sein Blut hat mich gewaschen, ich habe es mit ihm geklärt, das ist gereinigt. Also ich sehe mein Bekennen so, dass mein Gewissen rein ist, damit ich freimütig vor dem Herrn sein kann, aufgrund meines Gewissens, um zu wissen, diese Sachen sind erledigt. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Liebe Peggy, machen wir es weiter. Wir haben aufgehört am Nachmittag in dem Seminar mit dem Gedanken vom Gebet im Neuen Bund, dass Jesus uns gesagt hat, geheiligt werde dein Name. Und das Wort erstens, das Wort beten im Hebräischen bedeutet, ein Urteil zu fällen und dann zu versöhnen oder wiederum zu vereinen, wiederherzustellen. Und das Wort geheiligt bedeutet, einen besonderen Platz zu geben. Und ich habe das nur kurz angesprochen, ich möchte jetzt hier weitermachen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, in der hebräischen Kultur war der Name etwas ganz, ganz Wichtiges. Es gibt Leute, die mögen ihren Namen nicht, es gibt Leute, die mögen ihren Namen schon. Ich liebe meinen Namen. Wisst ihr, wenn der Herr sagt, Reinhard, das mag ich so gern. Das ist so schön, wenn er mich beim Namen ruft. Also ich liebe meinen Namen, ich identifiziere mich wunderbar mit meinem Namen. Aber der Name in der hebräischen Kultur, der hatte einen ganz wichtigen Wert. Es war nicht nur dazu da, dass halt jemand wusste, wer ist, sondern der Name gab Identität. Wir sehen das zum Beispiel ganz, ganz klar, wie Gott zu Abraham kam. Und Abrams Namen änderte. Warum der Name gab Identität? Abram bedeutet erhabener Vater. Abram war bereits ein erhabener Vater. Abraham hatte bereits einen Sohn, der Ismael hieß. Aber Gott wollte seine Identität ändern, nämlich hin vom erhabenen Vater zum Vater vieler Völker, Abraham. Gott hat auch den Namen von Jakob geändert, Gott hat den Namen von Sarah geändert, Jesus hat den Namen von Simon geändert, Simon sollst du nicht mehr heißen, jetzt sollst du Petrus heißen. Und wir sehen, dass der Name in der hebräischen Kultur immer eine starke Bedeutung hat. Das war Identität. Der Name sprach vom Charakter. Wir sehen immer wieder, dass wir Menschen auf die Welt gekommen sind, das lesen wir in der Bibel immer wieder, dann haben die Eltern einen Namen gegeben, der direkt mit dem Charakter oder mit der Geburt oder mit der Bestimmung zu tun hatte, dieses Menschen. Und darum ist es wichtig, dass wir verstehen, wenn Gott einen Namen hat oder wenn Gott sich einen Namen gibt, der Name steht für den Charakter Gottes. Das ist ganz wichtig, dass wir das ergreifen. Wenn die Bibel zum Beispiel sagt, geheiligt werde dein Name, dann spricht davon die Bibel, dass wir die Namen Gottes ergreifen als die Natur Gottes, als das Wesen Gottes. Und wenn wir das einmal verstehen, das wird uns wieder sehr, sehr weit weiterhelfen, dass wir verstehen, wenn das das Wesen Gottes ausdrückt, dann kann Gott nicht gegen sein Wesen handeln. Ich sage das vorsichtig, aber ich will es doch sagen. Nämlich, wir sind Experten darin, genau das zu wiederholen, was im Garten Eden geschehen ist. Was ist im Garten Eden geschehen? Der Mensch hat Mist gebaut und wer bekam die Schuld? Gott und der Teufel. Eva sagte, die Schlange, der Teufel. Adam sagte, die Frau, die du mir gegeben hast. Also Gott, du bist schuld, du hast mir die Frau gegeben. Eva sagte, der Teufel ist schuld. Und wisst ihr, ich habe das immer wieder erlebt, Gott und der Teufel kriegen Schuld in die Schuhe geschoben, für die sie gar nichts können. Für die weder der Teufel noch eine Schuld hat, noch Gott hat eine Schuld. Die wir selbst oft zur Verantwortung zu übernehmen haben, weil wir selbst vielleicht Dinge nicht ergriffen haben, vielleicht Dinge nicht verstanden haben, vielleicht Dinge nicht richtig praktiziert haben, vielleicht Fehlentscheidungen getroffen haben. Und es ist wichtig, dass wir die Verantwortung übernehmen. Ich kann mich erinnern, ich denke, es war Anfang der 80er Jahre. Da hatte ich so ein einschneidendes Erlebnis mit dem Herrn. Und da habe ich Folgendes gesagt. Ich habe das Wort Gottes gelesen und da habe ich gemerkt, da sind so viele Stellen drin, die schienen mir sehr, sehr radikal. So weißt du, so nicht radikal im Negativen. Die schienen mir so einfach, das Christenleben ist ein Leben im absoluten Sieg. Plötzlich wurde mir bewusst, dass es gibt im Neuen Testament keine Lehre, die uns lehrt, wie wir mit Niederlage umgehen sollen. Ich habe nichts gefunden in den Briefen des Neuen Testamentes, die uns sagt, meine lieben Brüder, wenn ihr Niederlage erleidet, macht euch keine Sorgen, seid getrost, der Herr wird euch schon wieder aufrichten. Im Neuen Bund habe ich nichts davon gefunden, ich fand nichts davon. Ich fand nur Aussagen wie zum Beispiel, wenn wir noch durch so viele Trübsale gehen, so wissen wir, wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns kräftig macht. Wir können alle durch den, der uns kräftig macht, Christus. Wir sind mehr als Überwinder durch Christus, durch den, der uns geliebt hat. Und ich sah im Neuen Testament nur Aussagen, die davon redeten, dass auch in schlimmsten Zeiten der Plan Gottes für sein Volk ist, siegreich zu sein und als Überwinder dazustehen. Und wisst ihr, und als ich erkannt habe, dass die Bibel im Neuen Bund nicht lehrt, dass wir Überwinder sind, sondern dass wir mehr als Überwinder sind. Mehr als Überwinder. Das hat mich zutiefst ins Herz getroffen. Denn plötzlich habe ich gemerkt, Moment mal, Reinhard. Wenn du mehr als ein Überwinder bist, aber in deinem eigenen Leben, da gibt es noch eine ganze Anzahl von Niederlagen. Und ich kann mich erinnern, das war vor etwa 40 Jahren. Als ich das erkannt habe, habe ich zum Herrn Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, Herr, ich mache dir ein Versprechen. Wo immer mein Leben und dein Wort nicht im Eingang sind, werde ich nicht versuchen, dein Wort hinein zu interpretieren und meinem Leben anzupassen. Mein Leben muss sich deinem Wort anpassen. Und ich habe diese Grundsatzentscheidung getroffen. Ich habe gesagt, Herr, ich werde niemals versuchen, dein Wort so zu drehen, dass ich jetzt meine Umstände erklären kann. Sondern mein Leben muss sich einfach dahin ändern, dass es deinem Wort anpasst. Und da hat es natürlich sehr viele starke Veränderungen in meinem Leben geben müssen. Und da hat es auch Zeiten gegeben, wo ich habe sagen müssen, ja, muss ich halt jetzt so stehen lassen. Aber ich werde nicht das Wort Gottes jetzt verändern, damit ich meine Umstände wegerklären kann. Und diese Entscheidung, die war für mich so wichtig, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, Herr, der, der du bist, der bist du auch. Und ich werde weder Gott noch dem Teufel die Schuld in die Schuhe schieben. Wenn das nicht zusammenpasst, mein Leben und ein Wort, dann werde ich bei mir selbst den Fehler suchen. Jetzt nicht grübeln und grübeln. Wisst ihr, da gibt es Leute, die fallen dann in dieses falsche Grübeln hinein und die haben dann Angst vor Verdammnis und was weiß ich. Ich bin da eher ganz nüchtern. Ich schaue in den Spiegel und sage, Rainer, das passt nicht, das muss ich ändern. So einfach ist das, weißt du? Wenn das so steht und in deinem Leben ist es nicht so, dann muss ich eben da was ändern. Und ich habe diesen Prozess mit viel Liebe und Begeisterung mit meinem Herrn in den letzten Jahrzehnten durchgemacht und für den bin ich so dankbar, sehr, sehr dankbar. Jetzt schauen wir uns einmal an. Der Name Gottes ist der Charakter Gottes. Das heißt, es ist sein Wesen. Es ist der, wer er ist. 2. Mose 17, Vers 15. Und ich werde jetzt einigen Namen Gottes durchgehen, damit ich euch helfen kann, wie wir dieses wirklich anwenden. Geheiligt werde dein Name. Also geheiligt heißt einen besonderen Platz. Heiligt den Herrn in euren Herzen. Gebt diesen Namen Gottes in eurem Herrn diesen besonderen Platz. Trefft ein ganz einfaches Urteil. Passt mein Leben und der Name überein? Wenn nicht, dann werden wir das zur Harmonie und zur Vereinung bringen. Und ich werde euch das ganz genau erklären, wie das ganz einfach und praktisch auch geht. 2. Mose 17, Vers 15. Ich gebe euch eine gute Hausarbeit. Jetzt seid ihr in der Quarantäne, ihr habt ja Zeit und ihr sitzt ja schön zu Hause und da habt ihr bestimmt, wisst ihr nicht, was ihr tun sollt den ganzen Tag. Da gebe ich euch eine tolle Hausaufgabe. Und die Hausaufgabe, die ist, dass ihr jetzt einmal ausfindig machen könnt, wie die Namen Gottes alle heißen. Über 70 habe ich persönlich gefunden in meinem Studieren und Recherchieren. Und da mache ich euch einmal Mut, die Namen Gottes herauszufinden. 2. Mose 17, Vers 15 sagt Folgendes. Und Mose baute einen Altar und er nannte ihn, der Herr ist mein Kriegsbanner. Jehova Nissi. Das Wort Jehova Nissi oder Yahweh Nissi, ich hoffe, ich stoße niemand, wenn ich Jehova sage. Ich sage das nicht aus irgendeinem anderen Grund, sondern einfach, das deutsche Wort ist Jehova und mir ist schon bewusst, dass das Wort Yahweh ist. Das ist mir völlig klar. Und ich, wie gesagt, ich will niemanden davon auf den Schlips treten. Das will ich bitte nicht. Bitte nehmt mir das nicht böse, wenn ich Jehova sage. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen das vielleicht nicht, aber nehmt es mir nicht übel, bitte, okay? Jehova Nissi. Was bedeutet dieser Name? Dieser Name bedeutet, der Herr ist mein Kriegsbanner. Was bedeutet das Kriegsbanner? Das Kriegsbanner ist dieses Banner des Sieges, den man da hineinsteckt in den Boden, wenn man das Land eingenommen hat und den Sieg errungen hat. Schau, die Bibel sagt, der Herr ist mein Siegesbanner. Er ist mein Kriegsbanner. Was mache ich jetzt? Wie kann ich jetzt diesen Namen Gottes in meinem Leben annehmen, sodass ich sagen kann, geheiligt sei dein Name. Ich schaue mein Leben an und wenn ich sagen muss, in meinem Leben gibt es Niederlage über Niederlage über Niederlage über Niederlage, dann muss ich erstens mal ein Urteil treffen. Ich muss ein Urteil treffen und ich muss ganz ehrlich und nüchtern sagen, der Name, der Herr ist mein Siegesbanner, der ist in meinem Leben nicht geheiligt. Denn wenn dieser Name in meinem Leben, Name spricht immer, denkt daran, vergesst das nicht, Name spricht immer für die Natur, für das Wesen Gottes. Das heißt, wenn ich sage sein Name, dann sage ich das Wesen Gottes. Dann muss ich ehrlich sein und sagen, in meinem Leben ist das Wesen Gottes, dieser Gott des Sieges, das ist in meinem Leben nicht sichtbar. Was mache ich jetzt? Ich kann Gott nicht die Schuld geben, denn Gott ist mein Siegesbanner. Ich kann dem Teufel auch nicht die Schuld geben, denn der wurde am Kreuz besiegt. Ich muss jetzt selbst in mein Herz gehen. Ich sage das für mich, ich habe das für mich so persönlich so gern. Ich sage das, das hat die Debbie am Anfang sehr schwer sich damit getan. Wir reden Englisch miteinander, die Debbie und ich, ja, weil sie Amerikanerin ist. Und ich habe sie immer gesagt, I'm going into my heart zone. Ich gehe in meine Herzenszone hinein. So, wir sitzen auf dem Auto 3 Stunden und leider Gottes, ich versuche da mich besser zu bessern für meine liebe Frau, aber wir können 3 Stunden im Auto sitzen und der Mann redet kein Wort mit der Frau, weil der Mann ist fort, der ist weg. Der Körper sitzt zwar neben ihr und fährt brav dahin, aber in Wirklichkeit bin ich in meinem eigenen Herzen. Ich liebe es zu meditieren. Ich liebe es, nachzusinnen. Ich liebe es, nachzugrübeln. Ich liebe es, den Herrn in meinem Herzen zu festigen. Es ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, die wirkliche Meditation des Herzens. Ich kann stundenlang, tagelang verbringen. Du könntest mich auf eine einsame Insel schicken, ohne Telefon, ohne Handy, ohne Laptop, ohne alles. Ich und Jesus, und wir werden die zwei glücklichsten Personen auf dieser Insel. Weißt du warum? Denn ich habe gelernt, in meinem Herzen den Namen Gottes, was sein Wesen ist, zu vereinen, damit mein Herz das wirklich ergriffen hat. Und Freunde, hier ist das Problem. Das Problem ist nämlich in Wirklichkeit genau hier. Mit dem Munde bekennt man, mit dem Herzen glaubt man. Und leider Gottes, sage ich das wirklich, das tut mir auch sehr weh. Leider Gottes ist da sehr viel falsch gemacht worden. Es wurde uns sehr oft einfach gesagt, bekenn. Und wir haben dann totes Bekenntnis gemacht. Wir haben dann das Wort Gottes bekennt, bis wir blau wurden im Gesicht, aber unser Herz hat es nicht geglaubt. Und Freunde, du kannst dein Herz nicht ins Licht führen. Du kannst dein Herz nicht in die Irre führen. Das kannst du nicht. Das geht nicht. Darum, wenn dein Herz die Dinge nicht glaubt, musst du dein Herz überzeugen, dass das, was Gott sagt, die Wahrheit ist. Wisst ihr, was ich gelernt habe? Ich habe gelernt, dass eines der schwierigsten Dinge im Leben eines Christen ist es, den eigenen Unglauben im Herzen zu konfrontieren. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob das Stolz ist oder Angst vor anderen Leuten ist. Es ist so, so schwierig. Und so viel Segen uns gebracht wurde von der Glaubensbewegung, wurde auch viel kaputt gemacht. Und ich will das ganz wertfrei ansprechen. Wir dürfen nicht jetzt das Baby mit dem Badewasser hinauswerfen und sagen, okay, die Glaubensbewegung hat viel kaputt gemacht, da wollen wir nichts mehr zu tun haben. Nein, wir müssen sagen, sie haben uns viel Gutes gebracht, aber sie haben etwas überzogen oder missverstanden oder nicht richtig erkannt. Und diesen Bereich lassen wir jetzt weg. Und das Wahre nehmen wir uns an. Ohne Glauben werden wir das nicht ergreifen, was Gott für uns hat, meine Freunde. Wir müssen lernen, im siegreichen, standhaften Glauben unser Leben zu leben. Und hier ist das Problem. Wir versuchen dann, unseren Kopf zu überzeugen und wir versuchen dann, etwas zu bekennen und zu glauben, ohne dass unser Herz es ergriffen hat. Und wisst ihr, was ich gelernt habe? Ich habe gelernt, ehrlich mit mir zu sein. Ich habe gelernt, mit meinem Herzen ehrlich umzugehen. Ich habe gelernt zu sagen, mein Herz glaubt das noch nicht. Ich sehe es im Wort Gottes. Es steht da drinnen. Mir ist auch ganz klar, dass ich das glauben muss. Aber mein Herz glaubt es nicht. Nur bleibe ich hier nicht stehen, sondern ich überzeuge mein eigenes Herz. Wir können unser Herz überzeugen. Wisst ihr das? Sprüche 16, Vers 1 sagt Folgendes. Die Zubereitung des Herzens gehört dem Menschen. Wir können unser Herz überzeugen. Wie überzeugen wir unser Herz? 1. Mose 6, Vers 5, wenn wir das Gesetz der ersten Erwähnung anwenden, wo das erste Mal Herz in der Bibel vorkommt, da gibt uns die Bibel einen wunderbaren Schlüssel, wie wir unser Herz überzeugen können. Da spricht die Bibel und sie sagt, das Sinnen ihrer Gedanken, ihres Herzens war immerfort böse. Und dann hat Gott die Welt durch Wasser zerstört, durch die Flut. Und hier sehen wir drei Worte. Erstens das Herz ist ja die Quelle unseres Lebens. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere achte auf dein Herz, denn daraus fließen alle Quellen deines Lebens. Das ist das Herz, da kommt alles aus unserem Herz heraus. Da ist der Fluss unseres Lebens. Was unser Herz glaubt, werden wir auch wiederum erleben. Aber wie können wir unser Herz ändern? Die Bibel sagt, durch das Sinnen der Gedanken. Das Wort Gedanken ist das Wort, was auch so bedeutet, Gedanken oder sich etwas vorzustellen. Aber das Wort, das Sinnen ihres Herzens, das ist ein Zeitwort. Und dieses Zeitwort, das wurde verwendet im Hebräischen, wenn ein Töpfer ein Stück Ton nahm und er hat dieses Tonstück geformt und geformt und geformt und geformt, bis er eine Vase hatte. Das ist das Wort. Das heißt, unser Herz ist das Produkt von den Gedanken, die wir aktiv immer wieder formen. Das nennt die Bibel meditieren. Wisst ihr, und von Natur aus sind wir alle so geboren, zu meditieren. Jedes Kind hat eine enorme Vorstellungskraft und die lassen diese Gedanken laufen, die lassen diese Vorstellungskraft laufen, die träumen davon. Wir Christen müssen lernen, wiederum zu träumen, meine lieben Freunde. Wir müssen lernen, die Träume Gottes zu träumen. Wir müssen lernen, in unserem Herzen das zu träumen, was der Herr auch für uns träumt und für uns durch das vollbrachte Werk des Kreuzes bereits bezahlt und gegeben hat. Und das ist genau das, wie wir den Namen Gottes in unserem Herzen heiligen. Geheiligt werde der Name in unserem Herzen. Das heißt, wenn ich jetzt merke, in meinem Leben sehe ich nur Niederlage, nur Niederlage, nur Niederlage. Und ich persönlich bin der Meinung, da haben wir den falschen Ansatz gehabt. Wir haben zu Gott geschrien, uns aus der Niederlage herauszubringen. Unser Fokus war auf die Niederlage. Das ist schon einmal das erste, den ersten Fehler, den wir gemacht haben. Und das zweite war, Gott wollten wir verwenden, um etwas zu tun, was bereits getan wurde durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Anstatt Gott dazu versuchen zu bewegen, uns aus der Niederlage herauszugeben, sollten wir unser Herz überzeugen, dass der Sieg bereits uns gehört. Herr, du bist mein Siegesbanner. Gott, du bist mein Sieg. Mir gefällt der 2. Korinther 2 herrlichst. Ich liebe, liebe, liebe den Korintherbrief überhaupt. Und im 2. Korinther 2, da sagt der Apostel Paulus, er schreibt von so vielen Schwierigkeiten, so vielen Problemen. Und mitten unter den Schwierigkeiten sagt er nicht, und wir haben Gott angefleht, uns den Sieg zu geben. Er sagt Folgendes, in all diesen führt er uns im Triumphzug Christi. Freunde, wenn unser Herz glaubt, dass der Name Gottes tatsächlich ist, der Herr mein Siegesbanner, und wenn wir in unserem Herzen diesen Sieg ergreifen können, wisst ihr, was geschieht? Egal, was gegen uns geschmissen wird, nichts wird uns in die Niederlage bringen. Absolut nichts kann uns in die Niederlage bringen, weil wir in unserem Herzen den Namen Gottes geheiligt haben. Denk daran, bitte vergiss das niemals. Der Name Gottes steht für sein Wesen und Gott kann nicht gegen sein Wesen handeln. Wir müssen das immer wieder durch uns selbst in Erinnerung rufen. Psalm 23, Vers 1. Wie viele Menschen haben in diesem Psalm so viel Trost gefunden, so viel herrliche Liebe des Herrn erlebt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Hier sehen wir auch in den Namen Gottes. Jehova Ra oder Jehova Roi, wie es auch manchmal ausgelegt wird. Dieses Wort Jehova, was für Hirte steht, dieser Name des Gottes, der hat mehrere Bedeutungen. Es bedeutet Hirte, aber eine der Bedeutungen ist auch ein besonders enger Freund. Der Herr ist mein besonders enger Freund, darum mangeln wir nichts. Wenn unser Herz ergreifen kann, dass wir einen engsten Freund haben, das ist unser Vater im Himmel, dessen Name wir in unserem Herzen heiligen, dann werden wir in unserem Leben auch die Auswirkungen dessen sehen. 2. Mose 15, Vers 26. Einer meiner Glaubenshelden, meiner persönlichen Glaubenshelden, der Smith Wigglesworth. Der Smith Wigglesworth, der Mann hat Tote auferweckt, gewaltige Dinge erlebt. Einer meiner Bibelschullehrer, der hat ihn persönlich gekannt. Ich hatte einen anderen guten Freund in England, der hat ihn auch persönlich gekannt. Als ich eines Mal bei meinem Freund, bei diesem Mann in England übernachtet hat, da hat er gesagt, Reinhard, weißt du, dass du im selben Bett schlafst, wo der Smith Wigglesworth immer geschlafen hat? Der hat immer in diesem Zimmer übernachtet, wo du jetzt übernachten darfst. Und ich habe mit Leuten persönlich gesprochen, die diesen Mann kannten. Und ich wollte alles hören und ich habe gelesen und studiert, wie dieser Mann gelebt hat. Und dieser Mann hat Heilungen erlebt aufs Außergewöhnlichste. Dieser Mann hat, wie gesagt, Totenauferweckungen erlebt. Und wisst ihr, was das Ausschlaggebende war im Leben dieses Mannes? Der Mann hat 2. Mose 15, Vers 26 in seinem Herzen so gefestigt, dass ließ er sich von niemand rausreißen. 2. Mose 15, Vers 26. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Jehova Rapha oder Yahweh Rapha. Freunde, ich hoffe, ich kann euch damit helfen. Das ist mein tiefstes Herzensanliegen. Debbies Zeugnis von gestern war so wunderbar. Gestern, die sich die Predigt nicht angehört haben, schaut euch das nochmal an, wie Debbie das selbst erlebt hat mit dem verstauchten Knöchel. Erst jetzt, vor einigen Wochen. Und wie sie gesagt hat, nachdem ihr Herz ergriffen hat, dass die Heilung bereits ihr gehört, mit einem Knöchel, der geschwollen und der blau war und der nicht beweglich war, ist sie am selben Tag gegangen und am nächsten Tag gelaufen, ohne dass irgendein Arzt involviert war. Was will ich euch damit sagen? Freunde, ich will euch damit sagen, glaubt mir, es gibt nicht sehr viele, die so viel Mitgefühl haben mit Kranken wie ich. Ich selbst habe jahrelang gelitten. Mein eigener Sohn war 7 lange so gelitten. Ärzte haben gesagt, es gibt keine Heilung für deinen Sohn. Ärzte haben uns gesagt, es gibt keine Hoffnung, dein Sohn wird nie heil werden. Wir haben 7,5 Jahre, bin ich auf die Straße gegangen und habe für die Kranken gebetet. 7,5 Jahre bin ich gestanden in der Kanzel und habe gebetet, Heilung gehört uns. 7,5 Jahre bin ich gestanden und habe gesagt, was das Wort sagt, das ist die Wahrheit. 7,5 Jahre musste ich der Versuchung widerstehen, dass ich irgendwo eine andere Theologie mir annehme, um zu erklären, warum mein Sohn nicht geheilt wurde. Ich weiß die Schmerzen, wenn man leidet. Ich weiß die Schmerzen, wenn man krank ist. Meine Frau wäre mir beinahe bei den Armen gestorben vor einigen Jahren. Ich kenne diese Dinge. Ich weiß um diese Qualen. Ich habe Mitgefühl. Mein Herz bricht und weint. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Nächte ich in meinem Bett gelegen bin, in Tränen gebadet, für die vielen Menschen, die aus dem Gottesdienst hinausgegangen sind und nicht geheilt waren. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Der Herr ist mein Arzt. Jehova Rapha, das steht und sein Name ist geheiligt. Und ich werde nicht seinen Namen ändern, nur weil es Erlebnisse gibt, die ich erklären möchte. Freunde, wir müssen lernen, das erste im Gebet ist folgendes. Triff ein Urteil und dann stelle wieder her, füge zusammen. Und als ich das erkannt habe, dass ich nicht Gott versuchen muss zu überzeugen, mich zu heilen, sondern mein Herz überzeugen muss, dass sein Name Jehova Rapha ist. Freunde, wenn Gott es, ich weiß, damit trete ich bestimmt Leute auf den Schlips. Und ich entschuldige mich dafür. Und ich bitte dich bereits jetzt, vergib, das ist besser für dich. Für mich ist es ja nicht so schlimm, wenn du mir nicht vergibst. Mir macht das nichts aus. Ich werde dich weiterhin lieben, bedingungslos lieben. Ich liebe alle, auch meine Feinde, da ist dir das Problem nicht. Aber wenn du nicht vergibst, tust du dir selber weh. Also wenn ich dir auf den Schlips trete, dann tue ich das nicht, um dir auf den Schlips zu treten. Ich tue das, um zu sagen, das ist meine wahrhafte, wirkliche Überzeugung vom Wort Gottes her. Ich kann es nicht sehen vom Wort Gottes her, dass Gott seine Kinder krank macht. Ich kann das nicht sehen im neuen Bund, dass Gott gegen seinen Namen handelt. Er ist Jehova Rapha, Yahweh Rapha. Wenn wir nur ergreifen könnten in unserem eigenen Herzen, dass er mein Arzt ist. Und Freunde, oft ist es so, wir wollen im Kopf ergreifen, dass er unser Arzt ist, aber unser Herz ergreift es nicht. Ich sage euch jetzt hier etwas. Es lohnt sich, so beten zu lernen. Es lohnt sich, stundenlang in der Stille zu sitzen und in deinem Herzen den Namen Gottes zu heiligen. Es lohnt sich. Vielleicht brauchst du es auf dem Betreff der Heilung. Vielleicht braucht ein anderer den Jehova, den Yahweh Jireh, der Gott, der uns versorgt. Vielleicht braucht ein anderer den Yahweh Nissi, das Siegesbanner. Ich habe vor 2 Wochen, denke ich, oder vor 3 Wochen, ich habe das hier schon erwähnt, bekam ich ein E-Mail und dann haben wir über WhatsApp gesprochen, einigen Schriftverkehr gehabt und mehrere auch Sprachnachrichten ausgetauscht. Freunde, ich kann euch nicht sagen, wie mein Herz sich gefreut hat. Da war eine Dame, die ist noch relativ jung, die hat russische Eltern, ist aber in Deutschland geboren und als, ich glaube, 12 Jahre war sie, als sie nach Kanada ausgewandert ist. Spricht Deutsch, Russisch und Englisch. Und nach der Geburt des dritten Kindes, sie hatte schon vorher gelitten, aber nach der Geburt ihres dritten Kindes ging alles drunter und drüber. Alles. Ihr Hormonhaushalt war völlig durcheinander. Ihre Schilddrüse hat nicht mehr funktioniert. Sie musste täglich starke Medikamente nehmen. Manchmal tat sie sich so sehr schwer, ihre Gefühle und ihre Gefühlsschwankungen so unter Griff zu haben, dass sie wirklich eine gute Mutter sein konnte, wie sie es wollte. Und sie hat so gelitten. Die Frau hat gebetet, sie hat alles getan, damit der Herr sie heilt. Alles getan. Und dann stieß sie auf meine Lehre. Und ich habe ihr gesagt, Reinhard, ich habe gesagt, das mache ich jetzt. Das mache ich. Ich werde mein Herz davon überzeugen, dass Jehova Rapha mein Heiler ist und meine Heilung bereits ist. Ich werde mein Herz davon überzeugen. Die Frau hat ihr Herz überzeugt. Es dauerte einige Wochen, wo sie intensiv wirklich ihr Herz überzeugt hat, nicht von dem, was sie wollte, sondern von dem, was der Herr in seinem Wort sagt. Wo sie meditiert hat, wo sie sich selbst geheilt gesehen hat, wo sie gesehen hat, wie Jehova Rapha in ihrem Herzen derjenige ist, der tatsächlich in dem Wort Gottes ist. Und als ihr Herz ergriffen hat, was für sie am Kreuz geschehen ist, sie sagte mir, Reinhard, ich habe mich noch nie so glücklich gefühlt. Es ist mir körperlich noch nie so gut gegangen. Ich habe noch nie so viel Energie gehabt und ich brauche keine Medikamente mehr. Die sind weg. Und wisst ihr, was mich am meisten gefreut hat an dem? Es kann niemand sagen, der Reinhard war hier und hat mir die Hände aufgelegt und ich wurde geheilt. Es kann niemand sagen. Diese Frau, die hat eines getan. Die hat gelernt, nach dem neuen Bund zu beten. Sie hat ein Urteil getroffen. Jehova Rapha ist in meinem Leben nicht geheiligt. Das heißt, in meinem Leben ist das nicht in Übereinstimmung, wer er ist und was ich erlebe. Also muss ich jetzt den zweiten Teil des Gebets des neuen Bundes machen. Ich habe bereits das Urteil getroffen. Jetzt stelle ich das wieder her. Jetzt vereinige das bis in meinem Herzen, das zu einer Überzeugung ist. Ich könnte euch so viele Zeugnisse erzählen. Täglich bekommen wir so viele Zeugnisse, dass ich zu meinem Team gesagt habe, ihr müsst euch um das kümmern. Ich kann sie gar nicht mehr alle lesen. Wirklich jeden einzelnen Tag. Gott kann nicht gegen sein Wesen handeln. Bitte ergreift das doch. Gott kann nicht gegen sein Wesen handeln. Schau mal, Richter Kapitel 6, Vers 24. Der nächste Name Gottes, den wir durchgehen wollen. Ich werde nicht alle 70 durchgehen, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Wir werden rechtzeitig hier rauskommen, denn ich habe noch eine 5-stündige Autofahrt hier. Es geht ja nicht nur um euch, es geht auch um mich. Ich muss auch weit fahren mit meiner lieben Frau. Schau dir mal an, Richter Kapitel 6, Vers 24. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und er nannte ihn, der Herr ist Friede. Jahwe Shalom. Jehova Shalom. Liebe Freunde, wisst ihr, was das Wort Shalom bedeutet? Wir sagen das hier so. Shalom, Bruder, Shalom. Ein wunderschönes Wort, Shalom. Hört sich herrlich an. Aber wenn wir im Urtext grübeln und nachschauen, was das Wort Shalom wirklich bedeutet. Was bedeutet Frieden? Normalerweise verstehen wir unter Frieden die Abwesenheit von etwas. Zum Beispiel, Deutschland hat Frieden. Es ist kein Krieg in Deutschland. Die Abwesenheit von Krieg bezeichnen wir als Frieden. Die Mutter sagt, ach, es ist so ein Frieden in meinem Haus. Die Kinder sind in der Schule, da gibt es keinen Streit. Abwesenheit von Streit und Lärm setzen wir mit Frieden gleich. Es ist so angenehm hier. Die Musik ist ähnlich ab. Diese laut dröhnende Musik ist weg. So friedlich. Abwesenheit von Lärm setzen wir mit Frieden gleich. Meine lieben Freunde, im Wort Gottes ist Frieden nicht die Abwesenheit von etwas, sondern die Anwesenheit vom Friedenfürst. Die Anwesenheit des Friedenfürstes, das ist der biblische Friede. Jesus sagte in Johannes Kapitel 14, Vers 27, nachdem er ihnen gerade die schlechteste Nachricht gegeben hat, die er ihnen je gegeben hatte. Er hat gesagt, ich gehe weg und ihr könnt nicht mitkommen. Er hat gesagt, das war's. Die Leute haben alles auf eine Karte gesetzt, um Jesus nachzufolgen. Und plötzlich sagt er, das war's. Ich gehe weg, ihr könnt nicht mit. Und ihr Herz war betrübt, und sagte er ihnen auch im selben Kapitel, ganz am Anfang. Euer Herz seid doch nicht betrübt und noch nicht erschrocken. Und mitten in dieser schlechten Nachricht hinein sagt Jesus Folgendes. Friede gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, sondern meinen Frieden lasse ich euch. Welchen Frieden gibt die Welt? Den einzigen Frieden, den die Welt geben kann, ist die Abwesenheit von etwas Schlechtem. Lärm, Streit, Krach. Aber der Friede Gottes hat nichts damit zu tun, was in deinem Leben gerade sich abspielt. Der Friede Gottes ist ganz anders. Es ist die Anwesenheit des Friedenfürstes und sein Name heißt Jesus Christus. Und wenn wir das verstehen, Shalom. Dieses Wort beinhaltet erstens Frieden, aber es beinhaltet auch Sicherheit, es beinhaltet Schutz. Wenn ihr das im Hebräischen nachschaut, es beinhaltet auch Wohlstand und Versorgung. Eine der Bedeutungen von Shalom ist sogar Gesundheit. Es ist eine Ganzheit. Es ist dieser ganzheitliche Frieden, dieses Wohlergehen. Mein lieber Freund, Vater unser im Himmel, du bist mein liebender Vater. Danke. Geheiligt werde dein Name. Jetzt mache ich mal ein Urteil. Mein Leben ist voll von Chaos. In meinem Leben gibt es keinen Wohlstand. In meinem Leben gibt es keine Sicherheit. In meinem Leben gibt es Angst. In meinem Leben gibt es Krankheit. In meinem Leben gibt es so viel drunter und drüber. Der Name Gottes, Jehova, Yahweh, Shalom, ist in meinem Herzen ja gar nicht geheiligt. Und anstatt Gott oder dem Teufel die Schuld zuzugeben, müssen wir in die Stille gehen. Wisst ihr, was ich gelernt habe? Beten ist viel mehr Stille als Reden. Lass mich das noch einmal sagen. Beten im neuen Bund ist viel mehr Stille als Reden. Nämlich mein Herz mit seinem Herz in Einklang zu bringen. Wenn wir so lernen zu beten, dann wird das Beten zum Spaß, zum Vergnügen. Eine Stunde in seiner Gegenwart zu sitzen und zu genießen. Yahweh Shalom. Yahweh Shalom. Eine Stunde zu sitzen und im Herzen zu ergreifen, der Herr ist mein Friede. Und seinen Namen in meinem Herzen zu heiligen. Wisst ihr, was geschieht nach so einer Stunde Gebet? Sein Herz explodiert vor Sicherheit, vor Freude, vor Glauben, vor der Überzeugung, heute wird alles ein wunderbarer Tag sein. Wir müssen weg von dem Gebetsmuster, das wir aus dem alten Bund gelernt haben. Du brauchst Gott von nichts mehr überzeugen. Unser Herz muss überzeugt werden. Gott ist wunderbar, er ist herrlich, er ist liebevoll, er ist gewaltig. Yahweh Shalom, der Herr ist mein Friede. Wenn unser Herz ergreift, was das bedeutet, meine lieben Freunde, wenn wir in unserem Herzen seinen Namen heiligen können, wenn du Chaos hast, wenn du Trübsal hast, wenn du Angst hast wegen dem Virus, ich sage dir etwas, verbring nicht 2 Stunden lang Gott zu bestürmen, dir die Angst wegzunehmen. Verbring diese 2 Stunden einfach in deiner Ruhe zu sitzen und darüber zu meditieren, dass der Friedensfürst für dich ins Kreuz gegangen ist, damit du seinen Frieden haben kannst. Ich habe ein prophetisches Wort weitergegeben, das inzwischen über 200.000 Mal gesehen wurde. Und zwar, als der Coronavirus begonnen hat, eines Tages, ich habe weder an den Coronavirus gedacht, noch dafür gebetet, noch sonst was. Ich war einfach in meiner Zeit mit Jesus. Und plötzlich hat er mir diese Vision gezeigt. Ihr habt die bestimmt die meisten von euch gesehen oder gehört. Wo der Herr mir gezeigt hat, dass dieser Coronavirus nicht das größte Problem ist. Nicht, dass er kein Problem ist, sondern nicht das größte Problem ist. Das größte Problem ist die Furcht. Und die Furcht versucht, den Herzen der Menschen zu bekommen. Heute bekam ich einen Artikel, wo ein Geheimprotokoll veröffentlicht wurde von einem Mitschnitt aus einer Parlamentssitzung in Österreich, wo die österreichische Regierung gesagt hat, wir müssen die österreichische Regierung durch Furcht manipulieren und kontrollieren. Wir müssen Furcht, wir müssen die Leute so zum Fürchten bringen vor dem Coronavirus, dass sie tun das, was wir sagen. Und jetzt gibt es Stimmen, dass das auch in Deutschland im Parlament geschehen ist. Da gibt es jetzt Dementi von der Regierung, die sagen, so haben wir das nicht gesagt. Dann wurden Beweise kommen jetzt ins Licht. Dann hat die Regierung gesagt, so haben wir das nicht gemeint. Die Tatsache ist, Furcht wurde ganz gezielt verbreitet, um in den Herzen der Menschen Eintritt zu halten, um uns das zu rauben, was uns gehört. Und darum, Freunde, ich will nicht über den Coronavirus reden, aber eins möchte ich dir sagen. Wenn Furcht in deinem Leben ist, dann ist der Name Yahweh Shalom in deinem Leben nicht geheiligt. Und dann müssen wir in die Stille gehen, statt in den Lärm zu gehen. Schalt die Nachricht mal ab für 3 Tage und nimm mal 3 Tage, lese mal die gute Nachricht für 3 Tage. Und geh mal in dein Herz und sag Yahweh Shalom. Der Herr ist mein Friede. Und wenn dein Herz davon überzeugt ist, dann wirst du das auch in deinem Leben erleben. Wir müssen aufpassen, dass unser Herz nicht überzeugt wird von all den Tumulten um uns herum, sondern überzeugt wird von dem, was der Name Gottes wirklich repräsentiert. Denkt dran, der Name Gottes ist sein Wesen. Es gibt viele andere Namen Gottes, die ich euch jetzt nicht erwähne, denn das ist ja eure Hausaufgabe. Ihr braucht ja auch etwas zu tun während der Quarantäne. Morgen ist ja der letzte Tag des Seminars. Ihr braucht ja Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag noch Arbeit und wer weiß, wie lange ihr noch in euren Zimmern sitzt. Darum ist das die Hausaufgabe. Aber ich denke, ihr habt verstanden, worum es geht. Geheiligt werde der Name. Nimm den Namen Gottes, such dir ihn raus und dann triff ein Urteil. Wenn du in Gesundheit lebst, dann sagst du einfach, in meinem Leben ist Jahwe Rapha geheiligt. Und dann such dir den Bereich, wo dein Leben nicht so ist, wie es sein sollte nach dem vollbrachten Werk des Kreuzes. Und dann findest du den Namen Gottes dazu. Und in deinem Leben, in deinem Herzen versöhnst du, bringst du es in Einklang, bis die Umstände auch mit dem übereinstimmen, was der Name Gottes ist. Und in den Umständen wird es sich dann erst erwirken, wenn es zuerst in deinem Herzen vereint worden ist. Wisst ihr, wenn wir nur lernen könnten, dass wir können Gottes Verheißungen nicht vertrauen, wenn wir seinem Wesen nicht vertrauen. Und da haben viele Leute eben ein Problem. Viele Leute versuchen, eine Verheißung Gottes zu nehmen und die deklarieren dir. Aber wisst ihr, ich persönlich denke, das macht mehr kaputt wie gut. Wenn du nicht überzeugt bist von dem Wesen Gottes, wirst du auch seine Verheißung nicht wirklich im Herzen ergreifen können. Nimm dir mehr Zeit, die Güte Gottes zu ergreifen. Nimm dir mehr Zeit, in seiner Gegenwart zu verbringen. Nimm dir mehr Zeit, in Stille darüber zu meditieren, wie herrlich der Herr ist. Meine erste Reaktion auf eine Krise ist niemals Gebet, so wie wir es gelernt haben. Nicht jetzt von mir, sondern typisch im Christenleben. So zu Gott zu kommen, um ihn zu überzeugen, unser Problem zu lösen. Wisst ihr? Das habe ich mir vor vielen, vielen, vielen Jahren zur Angewohnheit gemacht. Ich habe die Entscheidung getroffen, egal was die Krise ist, die erste Reaktion wird niemals sein, vor Gott zu kommen und mit Gott über mein Problem zu reden. Niemals, niemals. Das tue ich aus Prinzip nicht. Ich habe mich entschlossen, das werde ich niemals mehr tun. Wisst ihr warum? Denn wenn ich als erste Reaktion auf mein Problem zu Gott komme, um Gott zu überzeugen, mein Problem zu lösen, dann erstens habe ich ein problemfokussiertes Gebet, zweitens versuche ich Gott dazu zu verwenden, wo eigentlich Gott nicht dafür hier ist. Gott ist nicht der Löser meines Problems, Gott ist der, der meine Probleme gelöst hat durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Unser Gebet muss, für mich ist es völlig klar, unser Gebet, das mache ich jeden Tag, in der Früh, durch den Tag. Also das ist bei mir so, immer wieder kommt das aus meinem Mund raus. Das Erste bei mir ist, wenn ich an Gebet denke, ist, einfach ihm zu danken. Und das Zweite ist, mein Herz in Einklang zu bringen mit seinem Herz. Denn wenn mein Herz mit seinem Herz in Einklang ist, was gibt es denn noch zu bitten? Warum sollte ich den Herrn bitten, die Kinder in Brasilien zu versorgen, wenn ich ergriffen habe im Herz, das ist ja sein Herz? Ich sage hier ein Erlebnis dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der deutschen Bibel steht, das könnten wir jetzt vielleicht nachschlagen schön. Aber ich hatte so ein Erlebnis, ganz am Anfang werde ich versuchen, es hier schnell in diese Bibelstelle zu finden. Es ist im Psalm 68. Ich hatte so ein wunderbares Erlebnis, ganz am Anfang von unseren Kinderheimen, die wir ja hier in Brasilien bauen. Und ganz als es am Anfang dahin gab, da war ich einmal in meinem Zimmer so in der Früh zum Gebet. Wir hatten bereits das erste Haus gebaut, das zweite war bereits im Bau. Und als da alles schon voranging, da habe ich einfach Zeit mit Jesus verbracht. Und ein Freund hat mir vorgerechnet, der hat gesagt, Reinhard, weißt du eigentlich, was du da tust? Ich habe gesagt, was? Ja, du hast dir 100 Waisenhäuser zum Ziel gesetzt. Der hat mir ausgerechnet, wie viel Geld ich jeden Tag brauchen würde, um 100 Waisenhäuser mit tausenden Waisen zu versorgen. Und ich habe gesagt, diese Kalkulation habe ich eigentlich noch nie gemacht. Ich vertraue dem Herrn, der Herr versorgt uns. Und eines Tages, ich war einfach so in meinem Zimmer zu Hause, das war vor etwa 4 oder 5 Jahren, ich war so im Gebet, und der Herr sagte zu mir, Reinhard, lies doch Psalm 68. Und ich las den Psalm 68 durch, hat mich nichts besonders ergriffen, nichts besonders angesprochen. Und okay, habe das so gelesen. Nächsten Tag wieder, Reinhard liest Psalm 68. Das ging jetzt 2 Wochen so durch. Jeden Tag, sagte der Heilige Geist, Reinhard, liest doch Psalm 68. Nach etwa 2 Wochen habe ich gesagt, Herr, ich muss doch taub sein oder was? Du sagst mir jeden Tag, liest Psalm 68, aber ich sehe da nichts drinnen. Irgendwo, bitte, du musst mir meine Ohren öffnen. Und der Herr hat zu mir gesagt, Reinhard, schau mal auf den Vers im Englischen, ist es Vers 10, ich lese meine Bibel im Englischen, in der Schlacht ist es Vers 11. Und der Herr sagte, Reinhard, schau mal auf den Vers 11. Hier steht Folgendes. Deine Herde wohnte darin, in deiner Güte, oh Gott, hast du für die Elenden zubereitet. Und der Herr sagte zu mir, Reinhard, ich werde niemals für die Elenden, ich werde niemals für die armen Kinder etwas zubereiten, weil die elend sind. Ich bin nicht motiviert aufgrund von der Not. Ich bin motiviert aufgrund von meiner Güte. In meiner Güte gebe ich was für die Elenden. Da ich immer gütig bin, wird es immer genug geben für die Kinder. Ich bin in meinem Sessel aufgesprungen. Ich bin durch mein Zimmer herumgelaufen. Ich habe gesagt, wow, Herr, du gibst nicht, weil die Armen was brauchen. Du gibst, weil du gütig bist. Da du immer gütig bist, gibt es immer genug. Aber wisst ihr, unser Verständnis ist oft so, da ist eine arme Not, diese arme Not muss gelindert werden, versuchen wir Gott zu überzeugen, den Armen etwas zu geben. Wir brauchen Gott von nichts mehr überzeugen. Gott ist schon längst überzeugt, sonst hätte er uns nie Christus gegeben. Wenn Gott nicht überzeugt wäre, meine Freunde, hätte er Christus nie für uns an das Kreuz gehen lassen. Er ist gütig, darum erleben wir das, was wir von ihm haben. Jeden Tag ist für mich ist keine Frage. Jeden Tag beginne ich meinen Tag so. Jede Not, die ich erlebe, das ist das Erste, was ich tue. Psalm 92, Vers 2 ist für mich ein absoluter Schlüsselvers geworden. Psalm 92, Vers 2. Gut ist es, dem Herrn zu danken und deinem Namen zu Lob singen, dem du Höchster, am Morgen deine Gnade zu verkündigen und in den Nächten deine Treue. Ich kann euch nicht sagen, meine lieben Freunde, wie viele Nächte ich am Bett liege und sage, du bist treu, du bist treu, du bist treu, du bist treu. Was tun wir normalerweise in den Nächten, wenn wir nicht schlafen können? Wir beten zu Gott und bitten ihm, doch unsere Probleme zu lösen. Ich habe gelernt, das nicht mehr zu tun. Wisst ihr, was ich tue? Wenn ich in der Nacht munter werde, es ist gut, Herr, am Morgen deine Gnade zu verkündigen und in den Nächten deine Treue. Wenn ich nachts wach bin, Herr, du bist treu, Herr, du bist genial, Herr, du bist gewaltig, Herr, du bist wunderbar, Herr, du bist liebevoll, Herr, du bist außergewöhnlich. Ich habe mir einen Lebensstil angeeignet, wo es ein Konstantes ist, die Größe, die Güte, die Herrlichkeit des Herrn zu deklarieren. Und wenn wir lernen, dass so wie ins Gebet hineingehen, dann sieht alles ganz anders aus. Wisst ihr warum? Denn dann ist der Fokus in unserem Gebet nicht mehr auf unser Problem, sondern auf seine Größe. Und auf das, was wir unseren Fokus legen, das wird unser Herz beeinflussen. Ich gebe euch einen ganz einfachen Schlüssel für Gebet. Gebet ist HLG. HLG. Könnt ihr euch alle merken. Jetzt könnte ich euch, wenn ich etwas schlitzohrig wäre, könnte ich euch jetzt sagen, ihr müsst jetzt herausdüfteln, was HLG heißt. Aber das werde ich euch nicht antun, ich werde euch das sagen. Gebet ist erstens hören, zweitens lernen, drittens gehorchen. Freunde, warum beten wir im neuen Bund ganz anders als im alten Bund? Aus einem simplen Grund. Im alten Bund, ich bete und Gott reagiert auf mein Gebet. Das ist ganz klar, so war das. Im neuen Bund, Christus hat das Werk bereits vollbracht. Ich blicke nicht nach vorne in die Zukunft und warte, dass Gott auf mein Gebet reagiert, sondern mein Gebet ist eine Reaktion auf das, was geschehen ist vor 2000 Jahren. Ich blicke zurück auf das Kreuz und sage, es ist vollbracht. Mein Versorger lebt, mein Heiler lebt. Ich blicke immer zurück auf das Kreuz. Darum Gebet für mich ist zuerst hören. Herr, was sagst du in dieser Situation? Herr, wie siehst du diese Situation? Herr, was ist dein Herz in dieser Situation? Herr, wie fühlst du darüber? Herr, was denkst du darüber? Und dann zu lernen und dann zu gehorchen. Wenn wir ähnlich davon wegkommen können, dass das Gebet ein ständiges Überzeugen ist, Gott dahin zu bewegen, das zu tun, was wir so gerne hätten, dass er tun sollte. Sondern Gebet ist einfach unser Herz mit ihm in Einklang zu bringen, zu hören, zu lernen und zu gehorchen. Wisst ihr, es ist schon interessant, dass ich habe für mich eine persönliche Entscheidung getroffen. Und zwar die Entscheidung ist recht simpel. Alles, was ich irgendwo im Wort Gottes lese, das muss in das vollbrachte Werk des Kreuzes passen. Wenn es nicht scheinbar da hineinpasst, dann lasse ich es mal stehen. Es gibt Prediger, die können, die schaffen es nicht zu sagen, ich verstehe das nicht, ich habe da nicht die Antwort. Es gibt Prediger, die müssen auf alles eine Antwort haben. Ich brauche das nicht. Ich bin von Gott genauso geliebt, ob ich die Sachen weiß oder nicht. Ich habe kein Problem zu sagen, das verstehe ich nicht. Es passt nicht ins verbrachte Werk des Kreuzes, also so sehe ich das nicht. Nur was es wirklich bedeutet, verstehe ich auch nicht, weiß ich nicht. Aber Freunde, ich gebe euch kurz jetzt zum Abschluss einige einfache Schlüssel noch über das wirklich neugründliche Beten. Schau mal, was Jesus gesagt hat. Jesus sagte im Matthäus Kapitel 6, Vers 7 und Vers 8, und er redete dann weiter, redete über das Vaterunser. Im Vers 6 sagt er Folgendes. Matthäus 6, Vers 7 sagt er Folgendes. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Das Wort plappern bedeutet immer wieder dasselbe wiederholen. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht immer wieder dasselbe wiederholen wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater im Himmel, er weiß, was ihr benötigt, bevor ihr ihn bittet. Ist für mich eine sehr klare Aussage. Also egal, was du brauchst, mach es nicht so wie die Leute, die Gott nicht kennen, die immer wieder das gleiche Gott bitten und glauben, sie bekommen es deswegen, weil sie versuchen, Gott davon zu überzeugen. Gott sagt, mach das nicht so. Versuche nicht, Gott zu überzeugen, dass er in deine Geschichte hineinkommt, sondern du versuche, seine Geschichte zu entdecken und komm in seine Geschichte hinein. Ich habe eine Schule geöffnet hier in Brasilien, auf zwei verschiedenen Orten, Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Und in der ersten, das sind 16 Intensivwochenenden im Jahr, und in der ersten Einheit habe ich über den Psalm 139 gelehrt. Da gibt es eine Aussage drin, die im Original Hebräischen so genial ist, die hat mich ins Herz getroffen, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Die Aussage, die geht so auf Deutsch übersetzt, so gut ich das kann, werde ich jetzt das machen, dass als ich noch ein Embryo war in meines Mutterleibes, hast du meine Lebensgeschichte bereits begonnen zu schreiben und ich muss sie jetzt fertig schreiben. Das ist in etwa der hebräische Urtext. Hör zu. Als du ein Embryo warst, hat Gott bereits begonnen, deine Geschichte zu schreiben. Die Geschichte des Gerd Gredermanns, die wurde begonnen zu schreiben, als er ein Embryo war. Meine Geschichte, der Titel, die Überschrift wurde geschrieben, als ich noch ein Embryo war. Und wir schreiben sie jetzt zusammen fertig, der Herr und ich. Und denke mal, ist hier nicht das große Problem, dass wir Gebet dazu verwenden, Gott dazu zu bewegen, in meine Geschichte hineinzukommen, die ich so gerne schreiben möchte, anstatt Gebet dazu verwenden, meine Geschichte zu entdecken, die er bereits zu schreiben begonnen hat, als ich noch Embryo war, und jetzt zusammen mit ihm diese Geschichte durch das vollbrachte Werk des Kreuzes fertig zu schreiben? Freunde, ich tue mich sehr schwer, hier sitzen zu bleiben auf meinem Sofa. Mein Herz explodiert mir fast in der Brust. Versuche bitte nicht, Gebet dazu verwenden, Gott dazu zu bringen, in deine Geschichte zu kommen. Entdecke seine Geschichte und dann schreib sie zusammen mit ihm fertig. Es ist vollbracht. Ich kann niemals vergessen den Abend, als ich dort bei euch war. Genau dort, wo ihr jetzt da vorne sitzt. Und ich hatte eine perfekte Predigt vorbereitet. Perfekte Predigt. Und bevor ich raufging auf das Pult, sagte der Herr mir, Rainer, das predigst du heute nicht. Du predigst heute, es ist vollbracht. Und Gerd, mein lieber Freund, den ich so sehr liebe, kam dann ans Mikrofon und sagt, von heute Nachmittag hat der Herr, ihr beide habt das Gespräch gehabt über das, es ist vollbracht. Freunde, es ist tatsächlich vollbracht. Wir brauchen nichts hinzufügen zum vollbrachten Werk des Kreuzes. Wir müssen es lernen anzunehmen. Und wenn wir lernen zu verstehen, dass es darum geht, Gott nicht in unsere Geschichte zu bekommen, sondern wir in seine Geschichte hineinzugehen durch das Gebet, dann löst sich dieses stresshafte, krampfhafte Gebetsleben auf, hinein in eine Herrlichkeit, in einen Frieden, wo wir die Ruhe Gottes eingeben. Gebet, wie uns es beigebracht wurde, auch mir es beigebracht wurde, indem wir immer als erste Reaktion auf ein Problem beten und versuchen, Gott zu überzeugen, unsere Probleme zu lösen, hat folgende vier Konsequenzen. Ich gebe euch jetzt einmal hier vier einfache Punkte, die ihr sehr leicht nachvollziehen kann. Problem, also dieses Gebet, so Gott immer zu versuchen, löse mein Problem, löse mein Problem, löse mein Problem. Da gibt es vier Dinge, die daran sehr, sehr gefährlich sind. Erstens, wir beten problemfokussiert und nicht lösungsfokussiert. Je mehr ich meine Augenmerk, meinen Fokus auf das Problem gebe, je größer wird das Problem auch in meinem Herzen werden. Zweitens, wir beten aus einem Gefühl der Dringlichkeit heraus. Wir haben ein Problem, wir haben ein Problem, wir haben ein Problem. Das ist dringlich, das ist dringlich, das ist dringlich. Schnell, schnell, schnell, alle zusammen, Gott überzeugen, das Problem zu lösen. Wir müssen einfach einmal lernen, Gottes Uhr tickt perfekt. Wir müssen lernen, aus Dringlichkeit heraus zu beten. Das bringt Stress, das bringt alles andere. Nur setzt keinen Glauben frei. Drittens, wir beten aus einem aufgewühlten Herzen heraus. Ein aufgewühltes Herz, das zu Gott kommt im Gebet, ist immer ein Problem. Und ich werde euch sagen, warum. Viertens, wir beten aus Verzweiflung heraus und nicht aus der Sicherheit, das ist jetzt der Wille Gottes. Warum sind diese vier Dinge so problematisch? Weil alle diese vier Dinge, die werden uns den Glauben in unserem Herzen rauben. Und alles, was den Herzen in unserem Glauben raubt, ist ein ganz, ganz großes Problem im Gebet. Und ich möchte jetzt ganz kurz noch abschließen. Die Zeit läuft so schnell. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte da die ganze Nacht durchpredigen. So gut geht es mir hier. Und ich möchte abschließen mit Matthäus 6 noch, mit diesen Aussagen des Gebetes von Jesus. Und ich möchte jetzt hier etwas entdecken, was ich auch erst kürzlich entdeckt habe. Matthäus 6, Vers 5, hier sagt Jesus selbst: Und wenn du betest, dann sollst du nicht so sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in die Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Das heißt, Jesus spricht vom Gebet, Jesus spricht, der Lohn ist bereits gegeben, die kriegen nichts mehr. Das Wort Heuchler hier, das ist ein Wort, das Schauspieler bedeutet. Wenn du hineinschaust im Griechischen, das bedeutet Schauspieler. Das Wort Lohn, von Jesus hier, von dem Jesus hier spricht, das Wort Lohn bedeutet eine Bezahlung für deine Arbeit, wie ein Gehalt. Jesus sagt Folgendes: Diejenigen, die so beten, Jesus sagt ja, wir sollen nicht das so tun, immer wieder viele Worte verwenden, diejenigen, die so beten, das Gehalt oder die Belohnung für ihr Gebet ist, von Gott kriegen sie nichts, die kriegen das halt nur von Menschen. Aber dann sagt Jesus weiter, er bringt einen direkten Vergleich vom falschen Beten hin zum richtigen Beten. Er sagt, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließ die Türe zu und bete zu deinem Vater. Frage. Sagt Jesus ein einziges Mal in diesem Vers, dass wir den Vater um etwas bitten sollen? Ich lese es euch noch einmal vor. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür und bete zu deinem Vater. Jesus sagt nicht, und bitte deinen Vater, dir etwas zu geben. Sagt er nicht. Er sagte, bete. Wir haben Beten sehr oft falsch definiert. Wir haben Beten so definiert, ich gehe ins Kämmerlein und dann überzeuge ich Gott, dass er mir das gibt, was ich brauche. Aber Jesus sagt nicht, dass wir was bitten sollen. Im Gegenteil, er sagt, ein Vater, der im Verborgenen ist und ein Vater, der ins Verborgene sieht, der wird es dir öffentlich vergelten. Jesus sagt sogar, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, denn bevor wir etwas bitten können, weiß der Vater bereits, was wir brauchen. Ich habe das nie verstanden, denn ich habe für mich dieses Wort beten immer mit bitten in Einklang gebracht. Für mich war es immer so, Moment einmal, wenn der Vater weiß, was ich brauche, bevor ich ihn bitte, warum muss ich dann noch um etwas bitten? Ich habe das für mich niemals auf die Reihe gebracht. Bis ich gelernt habe, das im Licht des verbrachten Werkes des Kreuzes zu sehen und mich mit einem Griechisch-Professor unterhalten habe, Altgriechisch-Professor. Erst gestern. Das Wort bete, wenn Jesus sagt, geh hinein in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete, das Wort bete hat einen Wurzelbegriff, das bedeutet Austausch. Austausch. Und dieser Griechisch-Professor hat zu mir gesagt, Reinhard, es geht zurück auf die Wurzel, ich tausche das aus, was ich habe und nehme das, was er hat. Nicht ich bitte ihn und überzeuge ihn, mir etwas zu geben, sondern es ist ein Austausch. Du gibst ihm deine Verlangen und er gibt dir das vollbrachte Werk des Kreuzes. Als ich das gesehen habe, habe ich plötzlich gesagt, jetzt macht alles einen Sinn. Drum hat Jesus ja gesagt, er weiß eh schon, bevor du ihn bittest, du brauchst ihn nicht mehr bitten, du gehst in ein Kämmerlein, du beruhigst ihn in deinem Herzen, es kommt ein Austausch, der Vater sagt, schau, das habe ich für dich, du sagst, wow, okay, das nehme ich, ich gebe dir dafür meine Sorgen, machen wir hier ein schönes Tauschgeschäft, du nimmst meine Sorgen und ich nehme das vollbrachte Werk des Kreuzes, danke. Und schau, was Jesus dann sagt. Jesus sagt dann weiter, er sagt, und der Vater, der im Verborgenen sieht, der wird es dir vergelten öffentlich. Das Wort vergelten, ich habe mir das gerade jetzt in der Pause zwischen Nachmittag und Abendgottesdienst, habe ich mir das im Griechischen angeschaut. Das Wort zu vergelten, das eine der Bedeutungen ist Wiederherstellung, aber eine andere Bedeutung ist, dir das zu geben, was dir gehört, weil es dir unter Eid zugesagt wird. Wisst ihr, wenn wir lernen, die Bibel durch die Brillen des vollbrachten Werkes des Kreuzes, des Bundes zu sehen, finden wir den neuen Bund überall. Schau her, Jesus sagt Folgendes. Du brauchst nicht immer das Gleiche bitten und ihn zu überzeugen. Das brauchst du nicht. Das ist Schauspielerei, dann kriegst du den Lohn nur so von Menschen. Geh ruhig in dein Kämmerlein, mach die Tür zu, nur zwischen euch zwei. Du und dein Vater im Himmel. Und da gibt es einen Austausch. Der Austausch ist was? Es ist vollbracht. Du kriegst meinen Mist und ich nehme dein Geschenk. Du kriegst alles das Chaos, was ich schon in meinem Leben mit dir gemacht habe, und ich nehme dir für die unverdiente Gunst. Und dann kriege ich das. Vergelten bedeutet das, was er mir durch den Eid zugesagt hat. Was wurde uns durch den Eid zugesagt? Der neue Bund. Der neue Bund, sagt die Bibel, ist größer als der alte Bund, denn durch einen Eid hat Gott in uns versprochen. Freunde, wenn wir verstehen, darum sagt Jesus ja auch so klipp und klar. Der Vater weiß ja schon, was du brauchst. Bevor du in das Kämmerlein reingegangen bist, die Tür zugemacht hast, sagt der Vater schon, ich weiß eh schon. Ich weiß genau, was du brauchst. Austausch habe ich schon erledigt. Es ist bereits vollbracht. Dann kommst du ins Kämmerlein, im Gebet, dein Herz mit seinem Herz in Einklang überbringen. Und in dieser Gebetshaltung, in dieser nehmenden, einfachen, glaubenden Gebetshaltung, so Stunden im Kämmerlein zu verbringen, ist eines der schönsten Dinge, die ich euch nur sagen kann, die es gibt. Ich habe gestern zu meinem Sohn Daniel gesagt, der ist schon hier, Daniel, you can come here already. Er ist schon hier, er wird jetzt prophetisch dienen. Debbie hat gesagt, sie hat jetzt keine Zeit, denn in einer Stunde müssen wir fortfahren. Die Debbie muss noch zusammenpacken, der Sohn muss von der Arbeit abgeholt werden, die Koffer muss noch gepackt werden, essen will sie auch noch was für uns vorbereiten. Darum ist die Debbie jetzt leider hier. Hier ist unser Sohn Daniel. Einige noch kennen ihn ja schon. Und wisst ihr, ich sage euch, meine lieben Freunde, ich habe gestern zu ihm gesagt, das darf ich eigentlich gar nicht so sagen, da kriege ich vielleicht Probleme auch noch. Ich habe gestern zu Daniel gesagt, von mir aus könnte die Quarantäne bis Jahresende bleiben. Ich habe die herrlichste Zeit meines Lebens. Ich habe innerhalb von 10 Tagen 4.000 bei mir im Schwimmbad gehabt. Leute bekehren sich. Ich habe es eben, in der Zwischenzeit habe ich mit dieser Dame, die gesagt, sie ist Muslimin, mit ihr gebetet, übers Telefon. Es bekehren sich jeden Tag Leute. Er ist gut, er ist gut, er ist gütig, er ist genial, die Ernte ist weiß, wo sind die Arbeiter? Gerd, hör nicht auf zu träumen, die Herrlichkeit des Herrn, die ist sichtbar. Wir werden sie sehen, das Land wird überschwemmt werden, die Güte Gottes, die Größe Gottes werden wir sehen. Und wir haben Teil an dem, wovon wir jahrzehntelang geträumt haben. Darüber habe ich keinen Zweifel. Und als ich gelernt habe, richtig zu beten, hat sich in meinem Leben alles verändert. Ich muss jetzt euch so ganz wertfrei mal sagen, ich wüsste gar nicht, um was ich Gott bitten soll. Alles, was wir brauchen, haben wir gelernt zu nehmen im nehmenden Glauben. Es ist herrlich. Vater im Himmel, wir danken dir. I'm gonna pray. Heiliger Geist, du bist toll, du bist gütig, du bist liebevoll. Jesus, dein Werk ist genial. Vater, dein Erlösungsplan war herrlich. Das vollbrachte Werk des Kreuzes ist so stark und so toll und daran gibt es nichts zu rütteln. Wir danken dir für den Sieg des Kreuzes. Wir danken dir, dass du uns immer alle Zeit im Sieg und im Triumph zu Gottes führst. Wir danken dir, dass du Yahweh Shalom bist, der Herr unser Friede. Yahweh Rapha, der Herr unsere Heilung. Yahweh Nissa, der Herr mein Siegesbanner. Yahweh Jireh, der Herr mein Versorger. Der bist du in unserem Herzen und so sollst du geheiligt werden. Danke, dass du bereits weißt, was wir brauchen und wir im Kämmerlein ganz einfach dir danken können und einen Austausch haben können in unserem Herzen. Du weißt, was wir brauchen und das hast du uns bereits zugesagt und das nehmen wir im Glauben. Danke, danke, danke, danke, danke, Herr Jesus. Und Heiliger Geist, wir sehnen uns nach vom tiefsten Herzen, dass dein Wort jetzt fließt, dass prophetische Worte freigesetzt werden, dass diese Worte jetzt durchfließen und die Menschen berührt werden von der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir danken dir, dass wir dir immer darauf vertrauen können, dass du, Heiliger Geist, es liebst zu sprechen. Und wir geben uns dir hin, wir liefern uns dir aus, unsere Gedanken, unsere Ohren, unsere Augen, unsere Sinne, unsere Münde, die gehören jetzt dir, Heiliger Geist. Verwende sie und fließe, wie du willst. Danke, Geist Gottes. Amen. Amen. Yes, you're right. Daniel fängt an. I saw a ramp. Ich habe eine Rampe gesehen. And I saw a person standing in front of this ramp. Und ich habe gesehen, wie eine Person vor dieser Rampe gestanden ist. And as the person is in front of this ramp, the person thinks it's a big mountain. Und diese Person steht vor dieser Rampe und diese Person denkt, es ist ein großer Berg. And this person is wasting so much energy trying to move the mountain. Und diese Person verschwendet so viel Energie, indem sie versucht, den Berg wegzubewegen. And you're wasting a lot of time in prayer and a lot of your energy towards this. Und du verschwendest eine ganze Anzahl von Energie und Zeit im Gebet, dieses Problem zu lösen. Because you think this is a really huge problem. Denn du denkst, das ist ein großes Problem. And this has brought so much accusation because this mountain doesn't seem to be moving. Und dadurch hast du so viel Verdammnis, weil es sieht aus, als ob dieser Berg sich nicht wegbewegt. And I hear the Holy Spirit saying to you that this is not a mountain, this is a ramp for you to climb up. Und ich höre, wie der Heilige Geist dir sagen möchte, das ist kein Berg, das ist eine Rampe, auf der du raufgehen sollst. And as you climb up this ramp, und während du diese Rampe hinaufgehst, the Lord is taking you to a higher position. Da bringt der Herr dich auf eine höhere Position. And I feel like that means also a promotion in your job. Und ich finde, dass der Herr sagt, das ist auch eine Jobbeförderung. But not only that the Lord wants to increase your vision. Und nicht nur das, der Herr möchte deine Vision erweitern. And as you understand that this is not a problem, but this is a process that the Lord has for you. Und während du verstehst, dass das kein Problem ist, sondern es ist ein Prozess, den der Herr für dich hat, you will be able to see much further than you were seeing before. Dann wirst du viel weiter sehen, als du vorher gesehen hast. And this will bring so much joy to your heart and will bring all the accusation that happened before. Und das wird dir dein Herz so viel Freude bringen und die Verdammnis in deinem Herzen weg ist, die Anklage, die will es wegnehmen. Ich muss dir ganz kurz ein Zeugnis erzählen, ganz kurz. Da habe ich jetzt in der Pause zwischen Nachmittag und Abend Gottesdienst bekommen. Ich habe über den nehmenden Glauben und Gebet im Neuen Bund bei uns in Brasilien eine lange Serie gemacht von, ich glaube, fast 20 Stunden. Und eine Dame hat mir ein Zeugnis gesagt, die hat gesagt, sie hat das völlig erfasst und hat gesagt, okay, ich werde Gott nichts mehr bitten. Die hat finanziell sehr gelitten. Die hat eine ganz schwierige Zeit finanziell durchgemacht. Und sie hat gesagt, ich werde das einfach im Glauben annehmen und ich werde sagen, danke. Herr, danke für den Austausch. Danke, du bist mein Versorger. Danke, das ist geschehen. Und sie hat 3 Tage lang dem Herrn gedankt und im Herzen überzeugt, dass er ihr Versorger ist. Und plötzlich aus dem Nichts heraus hat sie einen Job angeboten bekommen, wo sie 10-mal so viel Gehalt bekommt, wie in dem Job, das sie gehabt hat. Und ich bekomme solche Zeugnisse ständig, ständig, ständig, ständig. Okay, Heiliger Geist, wir danken dir, wir danken dir, wir danken dir. Ich sehe eine Person, die hat im Handgelenk, es scheint so wie Arthrose, also Entzündungen im Handgelenk und es ist sehr schmerzhaft und es kommt immer wieder und geht ein bisschen, aber es kommt immer wieder zurück, es flammt immer wieder so auf und wird sehr von zeitweise so schmerzhaft, dass du kaum wirklich schwere Dinge anfassen kannst. Und ich sehe, wie der Heilige Geist die Heilungskraft da durchfließen lässt und wie die Arthrose völlig verschwindet. Heiliger Geist, wir danken dir für dieses Wunder. Wir danken dir für das vollbrachte Werk des Kreuzes. Wir befehlen, Herr, dass jetzt alle diese Arthrose in den Gelenken geht. Wir befehlen den Gelenken, arthrosefrei zu sein und frei, völlig frei zu sein. Ich sehe eine ganze Anzahl von Menschen, die mit vielen verschiedenen Suchtverhalten kämpfen. Und ich sehe, wie du da versucht hast, immer wieder aus diesen Süchten rauszukommen. Also eine ganze Anzahl Menschen, verschiedene Süchte. Ich sehe, wie Leute da pornografieabhängig sind. Ich sehe also wirklich Abhängigkeiten. Manche sind schlimmer, manche nicht so schlimm. Aber eine wirkliche Anzahl von Abhängigkeiten. Und ich sehe, dieser Kampf, der sich in den letzten Wochen verschlimmert hat, in den letzten Wochen der Corona-Krise, da sehe ich, wie dieser Abhängigkeitskampf so zugenommen hat, dass manche von euch so verzweifelt sind, dass ihr sogar mit Selbstmordgedanken gekämpft habt. Also ich sehe da ganz starke Ansätze mit Selbstmordgedanken aufgrund dieser Suchtverhalten. Und ich spüre, wie der Herr euch sagen möchte, was ihr falsch gemacht habt, ist, ihr habt immer wieder auf euch gesehen und versucht, dass ihr aus diesem Problem herauskommt, anstatt auf das Kreuz zu sehen und mir zu vertrauen, dass ich die einzige Lösung für dieses Problem bin. Und ich sehe richtig, wie der Herr wartet. Ich sehe so richtig das Kreuz des Herrn. Ich sehe die offenen Arme, wie der Herr so richtig sagt, komm in meine Arme. Und ich sehe, dass die Wurzel einiger dieser Suchtverhalten, die sind ablehnend von deinem Vater. Ich sehe da eine Frau, vor allem eine Frau, die vom Vater ganz stark abgelehnt wurde. Und diese tiefen inneren Verletzungen, die haben dich in diese Sucht hineingetrieben. Und der Herr möchte dir sagen, du musst deinem Vater vergeben. Du musst das komplett loslassen. Du musst dich innerlich lösen von all dem, was dir angetan wurde. Und wenn du dich löst und in meine Arme kommst, in meine liebenden Arme, mich von dir umarmen lassen wirst, dann wirst du sehen, dass nur in meinen Armen gibt es die Freiheit, nach der sich dein Herz so sehr sehnt. Und ich sehe richtig, wie diese Ketten, die diese Leute binden von den verschiedenen Süchten, die werdet ihr nicht los, außer ihr kommt in die Arme des Herrn. Ich sehe so richtig, wie in den Armen des Herrn fallen diese Ketten so richtig runter, die euch binden. I saw many people that are having a lot of pain in your shoulders and in your elbow. Ich sehe eine ganze Anzahl von Leuten, die in den Schultern und in Ellbogenschmerzen haben. And you're having so much trouble with it, but you're afraid to go to the hospital. Ihr habt so viele Probleme damit, aber ihr habt Angst, ins Krankenhaus zu gehen. Because of the coronavirus. Aufgrund dem Coronavirus. But I feel like the Lord wants to tell you that the fear that you're feeling right now is hindering the healing power to get to you. Aber ich fühle, dass der Herr euch sagen möchte, die Angst, mit der er kämpft, die hindert der heilenden Kraft, durch dich zu fließen. So I just pray that every fear may be broken right now. Ich bete, dass jede Furcht jetzt gebrochen wird. The fear, you have no place in the body of Christ. Furcht, ihr habt im Leib Christi keinen Ort, keinen Platz. And I release the healing power of Jesus to heal every elbow and every shoulder right now. Ich setze die Heilungskraft Jesu Christi frei, jede Schulter und jeden Ellbogen jetzt zu heilen. Amen. Danke, Jesus. Danke, danke, danke, danke, Jesus. Ich sehe eine ältere Person, es ist eine Dame und sie ist schon relativ alt, also sehr alt. Ich kann das Alter nicht klar sehen im Geist, aber ich sehe, sie ist eine wirklich ältere Person. Es sieht aus in den vielleicht Mitte oder Ende 80er Jahren schon. Und es ist eine ältere Frau, die sehr, sehr viel geweint hat. Du hast sehr, sehr, sehr viel geweint. Gerade die letzten Wochen hast du sehr viel geweint um deine eigenen Enkelkinder. Und du hast so geheult, es hat dich so tief getroffen, was deine Enkelkinder gelitten haben und durchgemacht haben. Und der Herr möchte dir sagen, deine Tränen, die sind Gebete, die ich in meine Hand aufgefangen habe. Und du kannst mir vertrauen und du kannst dich von mir trösten lassen, dass das Wunder im Leben deiner Enkelkinder sichtbar werden wird. Und ich spüre, wie der Herr nimmt die Hand und erwischt die Tränen so richtig liebevoll ab. Und der Herr sagte, komm, lass sie doch in meine Güte fallen. Und vertrau mir, dass die Enkelkinder von mir persönlich auf den Weg geführt werden, wo sehr du darum dich gesehnt hast und wo du dafür gebetet hast. Ich sehe ein ganz interessantes Bild und ich gebe das mit sehr viel Vorsicht wieder, aber ich spüre das einfach stark in meinem Herzen. Und ihr wisst ja alle, die ihr mich kennt und die ihr mich nicht kennt, dann werdet ihr das jetzt wissen. Die Bibel sagt, prüfet alle Weissagungen und alles, was ich von mir gebe, soll geprüft werden, muss geprüft werden. Das Recht habt ihr. nicht nur das Recht hatte, das sollte auch so tun. Ich stehe auf keinen Fall irgendwie darüber, dass ich sage, ich habe das prophetische Wort, das ist absolut, das darf nicht in Frage gestellt werden. Ganz im Gegenteil, prüft alles, was aus meinem Munde herauskommt. Das ist mein Wunsch für euch. Aber ich sehe ganz klar, dass eine ganz starke Veränderung kommt in den Freikirchen Deutschlands. Also ich bin jetzt nicht ganz klar, wie das im ganzen deutschsprachigen Bereich sein wird, ob das Österreich auch Schweiz genauso stark betrifft wie Deutschland. Aber für Deutschland betrifft es das ganz klar. Ich sehe, wie Gemeinden auf den Kopf gestellt werden. Richtig so auf den Kopf gestellt werden. Ich sehe, wie eine der prominentesten Gemeinden über Nacht ihre Prominenz verlieren werden. Und ich sehe, wie Gemeinden, die einfach waren, die treu waren, die Jesus über alles lieben, aber die keine Prominenz gehabt haben, im Augenscheinlichen, die werden plötzlich vom Herrn auf diesen Berg gestellt und die werden plötzlich leuchten über das ganze Land hinaus. Und ich sehe, wie der Herr eine starke Veränderung bringt in der Gemeindestruktur. Ich sehe, wie in der Gemeindestruktur in den Freikirchen in Deutschland eine Erschütterung kommt, die manche Leute als ein Erdbeben vom Feind auslegen werden, aber die die Ohren haben zu hören und die Herzen haben zu verstehen und Augen haben zu sehen, die werden sehen, dass in Wirklichkeit diese Erschütterung etwas ist, was das Volk Gottes zusammenrütteln wird und nicht auseinanderreißen wird. Und ich sehe so wie einen Behälter, wo so viele kleine Bonbons drinnen sind und der wird geschüttelt und plötzlich wird alles so perfekt zusammengefügt und zusammen eingefügt. Und ich sehe, wie durch diese Erschütterungen in den Freikirchen in Deutschland, wie plötzlich Leute ihren Platz einnehmen, den sie nie eingenommen haben. Ich sehe, da gibt es viele Leute, die haben nicht gewusst, wo ihr Platz ist im Leib Christi. Aber durch diese Schütterung plötzlich, es wird geschüttelt und jeder ist genau da, wo er sein muss. Und ich sehe, wie die, die Ohren haben zu hören und Augen haben zu sehen und Herzen haben zu verstehen, die werden erkennen, dass der Herr etwas Neuartiges und Großartiges und Herrliches tut in den Freikirchen Deutschlands. Und es kommt etwas, wonach viele Herzen sich gesehnt haben, aber viele werden es auch nicht verstehen. Und ich spüre, wie die Botschaft für den Leib Christi in Deutschland ist, die lauteste Botschaft im Leib Christi in Deutschland ist die wahrhaftige Liebe. Und ich spüre, wie der Herr sagt, mein Volk wird lernen, sich einander so zu lieben, wie ich meinen Sohn liebe. Ich spüre das Herz Gottes und der Gott sagt, so wie ich Jesus liebe, so wird mein Volk sich untereinander lieben. Und es wird diese richtig so wie im Englischen sagt man, Baptism of Love, diese Taufe der Liebe, die wird die Gemeinden, die Freikirchen so ergreifen. Und es wird ein Liebe, ein Respekt, eine Achtung, eine Wertschätzung füreinander geben. Und all das ist der Vorreiter, damit die Gemeinde der Herrlichkeit Gottes vorantreiben kann, so wie Gott es in seinem Herzen hat. I saw like many children, they were having supernatural experiences. Ich habe viele Kinder gesehen, die haben übernatürliche Erlebnisse. And I felt like these children wanted to share this with their parents. Und ich empfinde, wie diese Kinder wollten das mit ihren Eltern mitteilen. And as they tried to explain it to the parents thought they were kind of crazy. Und während sie versucht haben, das mit den Eltern mitzuteilen, haben die Eltern gesagt, die sind verrückt. Or that's like a quarantine effect over their minds. Oder I don't know. Das ist einfach, weil sie schon so lange im Hausarrest zu Hause sind. But I feel like the Lord is telling the parents. Ach, ich empfinde, dass der Herr den Eltern sagen will. Always have a spirit and a heart opened. Hab immer ein Herz und den Geist offen. To listen to your children. Auf eure Kinder zu hören. Because they're having supernatural experiences. Denn die Kinder haben übernatürliche Erlebnisse. And they will see angels and they will interact with the angels. Und die werden Engel sehen, die werden mit den Engeln handeln, zusammenarbeiten. And I feel like the Lord is telling you, be careful with your words. Und ich empfinde, dass der Herr sagen möchte, hab Acht auf eure Worte. So that you don't hinder the faith of your children. Damit ihr den Glauben eurer Kinder nicht verhindert. But you should potentialize their faith. Ihr solltet das Potenzial aus ihrem Glauben herausholen. By telling them stories of the supernatural, indem ihr ihnen Geschichte des Übernatürlichen erzählt. And letting them experience this, because it's the Lord that's been given this experience. Und indem ihr ihnen erlaubt, diese Erfahrungen zu haben, denn der Herr gibt ihnen diese Erlebnisse. Mhm. Ich sehe auch eine ganz außergewöhnliche Freisetzung unter den jungen Leuten in Deutschland, eine Freisetzung von künstlichen Begabungen. Ich sehe, wie der Herr viele junge Leute so ergreift durch seinen Heiligen Geist, dass sie die Kunst, die pervertiert wurde, wieder zurückerobern für das Reich Gottes. Also ich sehe es so richtig, wie kreative Talente im Leben von vielen jungen Christen, das wird so wachgerüttelt vom Herrn und sie werden hineingehen in die Gesellschaft, wo Kunst pervertiert wurde. Und sie werden diese Bereiche wieder erobern. Ich sehe, wie von den Regierungen Christen gefördert werden, finanziell gefördert, um Kunst darzustellen. Und es wird Kunst sein, die den Namen Gottes Ehre bereiten wird. Und das wird sich ausbreiten, auch in ganz groß in Deutschland. Ich sehe, wie der Herr dabei ist, Kunst in Deutschland neu zu definieren. Und ich sehe, wie der Herr junge Leute heraufbringt. Ich sehe es richtig aus ganz Deutschland. Sehe ich, wie plötzlich sprießen sie so richtig hoch. Wie junge Leute plötzlich sehen, Gott hat mich berufen, in die Kunst zu gehen. Gott hat mich berufen, in die Kunst zu gehen. Und die werden diese enorme Kreativität freisetzen. Und das wird geehrt und geschätzt werden. Und es wird anerkannt werden, dass das etwas Kreatives vom Himmel her ist und nicht etwas Pervertiertes ist, was der Feind versucht hat zu pervertieren. Meine lieben Freunde, 1,5 Stunden habt ihr mir gut zugehört. Ich liebe euch so sehr, mein allerliebster Freund Gerd. Das Mikrofon in deine Hand, zurück zu dir. Herzlichsten Dank. Morgen 15.30 Uhr und 19 Uhr, da sitze ich nicht zu Hause in meinem Wohnzimmer, da bin ich in der Stadt 5 Stunden entfernt. Und das Erste, was ich tue, wenn ich ankomme, ich werde schauen, dass ich gute Internetverbindung habe, damit wir dort vom Hotel aus auch unser Seminar weiterführen können. Danke Gerd, danke Romy, danke Gunther, danke Michael, danke an alle euch in Liechtenstein. Wir lieben euch.